Jeweils zur vollen halben Stunde bringen wir ausnahmsweise in Rias aktuell auch zwischendurch Nachrichten. Hier die neuesten Meldungen aus und um Nahost. Der Weltsicherheitsrat hat seine Beratungen über die heute früh ausgebrochenen Kampfhandlungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn nach kurzer Dauer vertagt. Den Ratsmitgliedern soll Gelegenheit zu Konsultationen über einen Waffenstillstandsappell gegeben werden. In der Sitzung hatten die UN-Vertreter Israels und Ägyptens jeweils das andere Land beschuldigt, den Krieg ausgelöst zu haben. Beide Delegierte erklärten, die Truppen ihrer Staaten handelten in Notwehr. Unterdessen sind in aller Welt diplomatische Bemühungen zur Einstellung der Kampfhandlungen angelaufen. Papst Paul VI., Präsident Johnson und der italienische Außenminister Fanfani forderten die kämpfenden Parteien auf, die Bemühungen der Vereinten Nationen zu unterstützen. Der britische Außenminister Brown sagte vor dem Unterhaus in London, Großbritannien wolle im israelisch-arabischen Konflikt neutral bleiben. Die britischen Streitkräfte im Nahen Osten seien angewiesen worden, sich nicht in die Kampfhandlungen hineinziehen zu lassen. Die erdölproduzierenden Länder des Nahen Ostens haben inzwischen auf einem Kongress in Bagdad einstimmig beschlossen, kein Öl mehr an Staaten zu liefern, die an einem Angriff auf ein arabisches Land teilnehmen. Nach dem Sudan und Kuwait haben auch der Irak und der Jemen sowie Algerien Israel offiziell den Krieg erklärt. Die Nachrichten über den Kriegsschauplatz sind unübersichtlich. In Tel Aviv wurde gemeldet, israelische Truppen seien auf allen Abschnitten der Grenzen zu den arabischen Ländern im Vormarsch. Die Flughäfen von Damaskus und Amman seien bombardiert worden. Dagegen meldete Radio Amman, die irakische Luftwaffe habe Tel Aviv angegriffen. Außerdem ständen israelische Versorgungslager, der Flughafen Lida und der Ölhafen von Haifa in Flammen. Der französische Staatspräsident de Gaulle hat angesichts des Krieges im Nahen Osten seinen geplanten Staatsbesuch in Polen abgesagt. Der Besuch sollte am Mittwoch beginnen. Die Bundesregierung hat heute ihre Neutralität im Nahostkonflikt bekräftigt. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass Maßnahmen zur Evakuierung der rund 4.000 im Nahen Osten lebenden deutschen Staatsbürger eingeleitet worden sind. Für morgen ist eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen worden. Ein Regierungssprecher betonte ergänzend, der Konflikt sei kein Anlass, mit einer ernsten Beeinträchtigung bei der Versorgung der Bundesrepublik, vor allem mit Mineralöl, zu rechnen. Rias aktuell brachte das Neueste von der Nahostkrise. Es sprach Heinz Petruo. Wir erhielten soeben einen weiteren Bericht aus Israel. Wolfgang Marwitz hat sich heute im Lande umgesehen. Hier sein Bericht. Forward positions which are, as you understand, out of the settlement. In fact, at the moment, a battle is going on and an attack is developing against Gaza proper from the south. I understand here that Khan Yunis is occupied now. Khan Yunis ist genommen und Gaza ist eingezirkelt. Das war der Lagebericht, den uns unser Begleitoffizier heute am späten Nachmittag vor etwa 2 Stunden am Gazastreifen unten gegeben hat. Wir konnten heute Mittag hinunterfahren, dort an diese Stelle, wo die israelische Grenze auf die ägyptische Grenze stößt, wo man die Stadt Gaza nur 2 Kilometer weit entfernt sehen kann. Dort übrigens sah man die ersten Auswirkungen des Krieges auf der Fahrt. Dorthin hatte man nur wenig zu sehen bekommen, lediglich zahlreiche Flugzeuge waren in der Luft. Aber dort selbst konnte man die ersten Auswirkungen des Krieges sehen. Abgebrannte Weizenfelder, die von Artilleriegeschossen getroffen worden waren und abgebrannt waren. Umgestürzte Telegrafenmasten und auch Elektrizitätsleitungen, die durch das Granat- und Mörserfeuer von der ägyptischen Seite zerstört worden waren. In dem Augenblick, als wir unten an der Grenze waren, hatte das Schießen bereits aufgehört. Die israelischen Truppen waren bereits im Vormarsch aus Gaza, wie Sie schon dem Lagebericht des Offiziers entnehmen konnten. Und wir sahen in diesem Gebiet nur einige Truppen, die sozusagen etwas in der Etappe lagen, um zu warten, um einen Satz zu finden. Der überraschendste Eindruck, den man überhaupt gewinnen konnte auf dieser Fahrt hinunter in den Süden, ist die absolute Ruhe, die im Inneren des Landes herrscht. Es gibt zwar Fliegeralarm, aber im Ganzen macht das Land mit den Landarbeitern, den Bewässerungsanlagen, die arbeiten, einen fast friedlichen Eindruck. Doch das kann sich stündlich ändern. Wolfgang Marwitz berichtete aus Tel Aviv. 5. Juni 1967, überspielt um 18 Uhr 3 Rias 1. Carolus Schenke von der Stimme Amerikas berichtet nun aus dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York über die heutige Sondersitzung des Weltsicherheitsrates. Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. Sie begann 50 Minuten nach festgesetzter Zeit. Man wartete auf den Vertreter der Sowjetunion, der, wie man hörte, auf letzte Instruktionen aus Moskau wartete. Bis zum Beginn Diskussionen in kleinen Gruppen im Sicherheitsrat selbst. Um 10.20 Uhr ostamerikanischer Zeit erklärte Botschafter Hans Tabor von Dänemark, der Sicherheitsratspräsident für diesen Monat, die Sitzung für eröffnet. Um 3.10 Uhr letzte Nacht informierte mich der israelische UNO-Delegierte, dass Truppen der Vereinigten Arabischen Republik einen Angriff gegen Israel begannen, und um 3.30 Uhr informierte mich der Vertreter der Vereinigten Arabischen Republik, dass israelische Truppen in Ägypten eingefallen sind. So begann Botschafter Tabor. Nach Empfang dieser Nachricht rief der Sicherheitsratspräsident die 15 Sicherheitsratsmitglieder zu der Sondersitzung heute Morgen zusammen. Zuerst gab Generalsekretär Utant die letzten Nachrichten und Informationen bekannt, die er von General Bull, dem Chef der UNO-Waffenstillstandsüberwachungsorganisation, im Laufe des heutigen frühen Morgens erhalten hatte. Utant informierte den Sicherheitsrat, dass aufgrund dieser Nachrichten an mehreren Stellen entlang des israelischen Grenzgebietes Kampfhandlungen begonnen haben, die weiter um sich greifen. Ersten Meldungen zufolge, sagte Utant, haben aufgrund dieser Berichte in den frühen Morgenstunden israelische Kampfflugzeuge den Luftraum über Ägypten verletzt und Angriffe gegen Flugplätze in der Nähe Kairos ausgeführt. In einem später eintreffenden Bericht heißt es dann, sagte er, dass ein israelischer Luftangriff auf Gebiete der Vereinigten Arabischen Republik durchgeführt wurde. Und letzten Meldungen zufolge gelang es General Bull, zwischen israelischer und jordanischer Seite einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber Utant wies darauf hin, dass die Meldungen notwendigerweise unvollständig sein müssen, denn, so sagte Utant, jordanische Truppen haben das Hauptquartier General Bulls in Jerusalem besetzt und Kontakt mit der UNO-Waffenstillstandsüberwachungsorganisation ist unterbrochen. Utant verlas ein dringendes Telegramm an den König von Jordanien, in dem der Generalsekretär die Besetzung des UNO-Hauptquartiers als eine Vertragsverletzung bezeichnete, durch die eine äußerst ernste Situation hervorgerufen wurde. Utan fordert in seinem Telegramm die sofortige Zurückziehung jordanischer Soldaten vom Grundstück der UNO-Überwachungsorganisation. Utan gab auch bekannt, dass israelische Flugzeuge UNO-Truppen sich auf dem Abzug befanden, mit Maschinengewehrfeuer belegten. Drei indische Mitglieder der UNO-Truppe wurden getötet. Der indische UNO-Delegierte protestierte aufs Schärfste gegen diese Handlung Israels, die er brutal und sinnlos nannte. Indien, so sagte er, wird weitere Schritte in Betracht ziehen. Der Sicherheitsratspräsident gab dann bekannt, dass der israelische und der Vertreter der Vereinigten Arabischen Republik eine Erklärung abzugeben bereit sind. Zuerst sprach der Vertreter Israels, Botschafter Gideon Raphael. Es steht fest, sagte er, dass ägyptische Truppen die ersten waren, die die israelische Grenze überschritten. Ägyptische Truppen sind in den Gazastreifen eingefallen. Die Situation ist äußerst ernst. Ich werde den Sicherheitsrat auf dem Laufenden halten. Der Vertreter Kairos, Botschafter Kony, sagte, dass Israel einen feigen Angriff gegen Ägypten begann, während der Sicherheitsrat nach einer friedlichen Lösung sucht. Die israelischen Angriffe beweisen, dass dies vorbereitete Aggression war, sagte der Vertreter der Vereinigten Arabischen Republik. Schon zu Beginn der heutigen Sondersitzung hatte der Sicherheitsratspräsident vorgeschlagen, nach Erklärungen Utans und der direkt am Konflikt beteiligten Parteien die Sitzung zu unterbrechen, um den 15 Sicherheitsratsmitgliedern dringende Konsultationen unter sich zu ermöglichen und um zu versuchen, Einstimmigkeit über eine Resolution zu erreichen. Ob das gelingt, darauf gibt hier im Augenblick keiner eine Antwort. Als der Vertreter Kairos seine Erklärung beendet hatte, unterbrach der Sicherheitsratspräsident dann auch nach 55 Minuten die Sitzung. Er forderte alle Sicherheitsratsmitglieder auf, für die von ihm vorgeschlagenen dringenden Konsultationen zur Verfügung zu stehen. Meine Damen und Herren, aus New York berichtete Carolus Schenke von der Stimme Amerikas. Unser nächster Bericht wird aus Washington in wenigen Minuten kommen. Nahostkrise, eine äußerst rege Aktivität ausgelöst. Es berichtet nun Stefan Weil von der Stimme Amerikas. Präsident Johnson wurde heute in den frühen Morgenstunden ostamerikanischer Zeit von dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Nahen Osten unterrichtet. Er setzte sich sofort mit Außenminister Rusk und Verteidigungsminister McNamara in Verbindung. Kurze Zeit darauf fanden im Weißen Haus die ersten Besprechungen über die veränderte Lage statt, nach deren Abschluss Präsident Johnsons Pressesekretär George Christian folgende Erklärung abgab. Wir bedauern aufs Tiefste den Ausbruch größerer Feindseligkeiten im Nahen Osten. Geschehnisse, die wir zu verhindern versucht haben. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, den Konflikt hervorgerufen zu haben. Im Augenblick stehen die Tatsachen noch nicht fest. Wir wissen aber, dass dieser sinnlose und zerstörerische Konflikt tragische Konsequenzen haben wird, wenn ihm nicht sofort ein Halt geboten wird. Die Vereinigten Staaten werden mit allen Mitteln danach streben, die Feindseligkeiten zu beenden und Maßnahmen zur Sicherung des Friedens zu ergreifen. Wir fordern alle beteiligten Parteien auf, den Sicherheitsrat in seinen Bemühungen um einen sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen. Das war eine offizielle Erklärung vom Weißen Haus. Im Laufe des Vormittags haben Außenminister Rusk, Verteidigungsminister McNamara und der Direktor der CIA, Helm, führende Mitglieder beider Häuser des amerikanischen Kongresses über die Lage Bericht erstattet. Über diese Besprechung wurden keinerlei Einzelheiten bekannt gegeben. Aus der Fülle der Gerüchte sei nur erwähnt, dass das amerikanische Verteidigungsministerium auf das entschiedenste Meldungen dementiert hat, wonach Flugzeuge der amerikanischen 6. Flotte nach israelischen Flugplätzen geflogen seien. Die Einheiten der 6. Flotte sind mehrere hundert Kilometer vom Kampfgebiet entfernt. Als völlig unsinnig wird auch die Behauptung bezeichnet, dass ein amerikanischer Tanker versucht hätte, den Suezkanal zu blockieren. Wie der arabische Delegierte vor dem Sicherheitsrat in New York erklärte, sollen der ägyptische Vizepräsident Zakari Mohedin und der stellvertretende Premierminister Mahmoud Farsi in den allernächsten Tagen nach Washington zu dringenden Besprechungen mit Präsident Johnson kommen. Es berichtete Stefan Weil von der Stimme Amerikas aus Washington. Hörten wir es heute Mittag direkt aus Jerusalem. In Kairo begann der Tag ruhig. In der Ferne waren wohl schon vorher vereinzelte Detonationen zu hören. Sie klangen aber eher wie eine Übung. Der Himmel klar und nicht das geringste Anzeichen eines Luftangriffes. Um 9 Uhr aber heulten die Sirenen auf. Dann schrille Pfiffe von Polizisten und binnen Minuten stand die 4-Millionen-Stadt still. Die in den Hotels noch vorhandenen Gäste wurden in aller Eile in unterirdische Parkgaragen verfrachtet. Nichts bewegte sich in den Straßen. Hier und da ein vereinzeltes Militärfahrzeug. Wer irgendwo ein Transistorradio bei sich hatte, sah sich sofort von vielen Mithörern umringt. Wenige sprachen. Aus den Gesichtern aber war das Lachen gewichen. Wohl schien das Gesicht manches Touristen auszudrücken, sowas kann es doch hier nicht geben. Die Mienen der Araber aber sprachen anders. Um 9.30 Uhr verstummte die Militärmusik, die Radio Kairo spielte, und eine Stimme sagte, das ist der Krieg mit Israel. Hören Sie nun Radio Kairo. Perhaps 300 stood near the Cairo radio building, and then with startling suddenness, they erupted into a wild demonstration of joy. 23 Israeli planes, someone yelled. 23 planes shot down. Two or not. Etwa 300 Menschen waren in der Nähe des Funkhauses in Kairo versammelt, und einer rief plötzlich, 23 israelische Flugzeuge abgeschossen. Wenige Minuten später sollen es 24 gewesen sein. Die Araber brachen in einen frenetischen Jubel aus und einer schrie, 42 israelische Flugzeuge. Keiner hatte eine Ahnung, wo diese abgeschossen sein sollten. Weit und breit am Himmel war nichts zu sehen. Gegen 11 Uhr sah man das erste quellende Wölkchen eines Flakgeschosses, aber noch immer kein Flugzeug. Die Ägypter gaben den Verlust von 2 Maschinen zu. Die Piloten sollen sich in Sicherheit befinden. Von der Front werden lokale Scharmützel gemeldet. Was aber wirklich los ist, weiß der Bürger in Kairo nicht.